Good morning, my fiery people. Guten Morgen, meine feurige Leute. Today we're going to talk about another symbol of the Holy Spirit. Heute werden wir über ein anderes Symbol vom Heiligen Geist reden. Look what it says in Acts chapter 2, and I quoted it yesterday. Schaut, was es sagt im Apostelgeschichte 2. Ich habe diese Stelle gestern erwähnt. Quoted that the fire, tongues of fire were on their head. Weil ich habe ja erwähnt, dass Feuerflammen auf ihren Köpfen waren. Verse 2. Und schau in Vers 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Also, was ist passiert hier? The Holy Spirit came as a symbol of a mighty, powerful rushing wind. Der Heilige Geist kam als ein Symbol von einem daherfahrenden gewaltigen Wind. It's very interesting. It didn't say, and a gentle breeze went through the room. Und es ist sehr interessant, weil es heißt hier nicht, und ein sanfter Wind wehte durch den Raum. And it filled the house where they were sitting. Sondern erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Do you know, I wonder how that was. Und wisst ihr, ich frage mich, wie das war. Do you know, a wind can blow through the house, but how can the wind fill the house? Weil ein Wind kann durch das Haus durchblasen, aber wie kann ein Wind das ganze Haus erfüllen? That means the wind goes through. Weil wenn die Türe offen sind, das heißt, der Wind geht ja hindurch. So you feel it, but you feel the wind go through the house. Also dann fühlst du es, aber du fühlst auch, wie der Wind durch das Haus durchgeht. And if the doors are not open, the wind can't come in. Und wenn die Türen nicht offen sind, dann kann der Wind nicht reinkommen. Well, there the Bible didn't say the wind went through the house, it says the wind filled the house. Aber die Bibel sagt nicht, dass der Wind durch das Haus durchging, sondern erfüllte das ganze Haus. We'll love to be there. Ich What? Hätte gewollt, dass ich dort sein könnte. Another symbol of the Holy Spirit, so he is this powerful force that rushes through and just makes an incredible whatever happen. Aber das ist ein anderes Symbol vom Heiligen Geist, dieser daherfahrende, gewaltige Wind, der da den Raum erfüllt. Word is water. Und ein anderes Wort hier ist Wasser. In John chapter 7, Jesus says this. Im Johannes Kapitel 7 sagt Jesus, he tells us in verse 38, er sagt uns in Vers 38, who believes in me, as the scripture said, out of his heart will flow river of living water. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendiges Wasser fließen. Spoke concerning the Spirit, right? Und da redet das auch vom Heiligen Geist. So what happens? Also was passiert? Living water, not water. Lebendes Wasser, strömendes, lebendiges Wasser. Also eines der Symbole, das für den Heiligen Geist benutzt wird, ist Wasser. What happens when you're completely parched? I mean, just dry, dry, dry, dry. Also was passiert, wenn du total trocken bist, total ausgetrocknet bist? Was willst du dann? Water. Wasser. Do you know, out of you is supposed to flow the Holy Spirit in such a way. Also aus dir sollte der Heilige Geist auf eine Art und Weise herausfließen. The thirsty people will stop right where you are and say, I want to drink from what you have. Dass die durstigen Leute bei dir anhalten sollten und sagen sollten, ich will, was du hast. But the sad thing is, aber das Traurige ist, we haven't learned to walk with the Holy Spirit, so no water flows out of us. Wir haben nicht gelernt, mit dem Heiligen Geist zu gehen, und deshalb fließt kein Wasser aus uns raus. The river of fresh water. Und viele Christen sind keine Ströme lebendiges Wassers, sondern wie das tote Meer. Life and yucky and stinky. Da hat es kein Leben und es stinkt und es ist nicht schön anzusehen. That's what you have, all the word and no spirit. Und das ist, wenn wir alle Worte haben, aber kein Geist. Look, I'm going to give you another symbol for the Holy Spirit. Okay, ich werde euch noch ein anderes Symbol vom Heiligen Geist geben. Verse 13, Epheser 1, 13. We are sealed with the Holy Spirit. Da sagt es, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Holy Spirit is the seal. Der Heilige Geist ist ein Siegel. That keeps us safe in our salvation. Der uns in unserer Errettung versiegelt. The Holy Spirit is also used as a symbol of oil. Und ein anderes Symbol für den Heiligen Geist ist Öl. It's the anointing of power and authority. Da ist die Salbung von Kraft und Autorität. Also used, the symbol of a dove is used. Oder auch das Symbol einer Taube wird für ihn gebraucht. We know that Jesus came out of the water when he was. Und wir wissen, dass Jesus aus dem Wasser kam, als er getauft wurde. And the Holy Spirit, as a dove, descended upon him and sat upon him. Und der Heilige Geist kam auf ihn wie eine Taube und saß auf ihm. So why did he come as a dove? Also wieso kam er als eine Taube? A dove is pure, a dove is gentle. Eine Taube ist rein, eine Taube ist sanft. A dove will fly away quickly if you're not careful. Und eine Taube wird schnell wieder wegfliegen, wenn du nicht aufpasst. So when we see all the different symbols, we always have to remember they describe his nature. Und wenn wir all diese verschiedenen Symbole sehen, dann müssen wir verstehen, dass diese sein Wesen beschreiben, seine Eigenschaften. Und das ist, was ich so liebe vom Heiligen Geist. He's so gentle like a dove. Er ist so sanft wie eine Taube. Yet he is so powerful like a mighty rushing wind. Aber er ist so kraftvoll wie ein brausender Wind. And yet he burns like a fire. Und er brennt wie ein Feuer. And he seals us because he cares about us. Und er versiegelt uns, weil wir ihm wichtig sind. We see incredible versatility of the Holy Spirit. Und ich sehe hier eine so große Vielfalt im Heiligen Geist. I want you to understand something before we finish this day. Und ich möchte, dass ihr etwas versteht, bevor wir heute beenden. I personally believe, ich glaube ganz persönlich, dass diese letzte große Ernte der Weltgeschichte, which we will experience before Jesus Christ comes back, welche wir erleben werden, bevor Jesus wiederkommt, will only be brought in by those people, nur bei diesen Leuten eingebracht wird, who have learned to walk in the right relationship with the Word and the Spirit. Die gelernt haben, in der richtigen Beziehung zum Wort und Geist zu wandeln. There are people who have the perfect theology but no experience, forget that. Und Leute, die die perfekte Theologie haben, aber keine Erfahrung, die können es vergessen. So much experience of the Holy Spirit but no basis in the scripture, forget that too. Da gibt es Leute, die haben so viel Erfahrung mit dem Heiligen Geist, aber keine Grundlage in der Schrift, und die müssen das auch vergessen. We can embrace the reality and importance of the Word of God. Aber wenn wir diese Wichtigkeit des Wort Gottes wirklich annehmen können, also the power and the energy and the life of the Holy Spirit, aber auch die Kraft und die Energie und das Licht vom Heiligen Geist, those two together will bring the greatest move of God in the history of humanity. Diese beiden Dinge zusammen werden die größte Bewegung in der Weltgeschichte bringen. Tomorrow. Okay, wir sehen uns morgen.